Speziell Waffenhändler? Das sind natürlich Waffenhändler. Da hat sich der Herr Scharping getroffen, da hat sich der Herr Schröder getroffen mit Leuten. Das war Ziel und Anlaufpunkt für viele, viele Leute weltweit, die also Waffen gesucht haben. Da wurden Waffen, spezielle neue Systeme angeboten, bis hin zu Panzern, ja. Also da wurden die Leute, es war wie gesagt nicht ein öffentlicher Bereich, das war ein ganz versteckter Platz, das war ein konspirativer Platz, so nenne ich den heute im Nachhinein. So, und ja, ich war halt mittendrin, hatte aber ursächlich oder eher arbeitstechnisch mit solchen Inhalten ja gar nichts zu tun. Start. Gut. So, Sie haben meine Internetseite gefunden. Ja. Auf welcher Weise haben Sie die gefunden? Innerhalb einer Recherche, die ich angestellt habe über die Tücken und Heimtücke deutscher Organisationen öffentlich im öffentlichen Bereich. Mhm. So, und ja, gefiel mir. Deswegen hatte ich Ihnen eben halt ihn aufgesprochen aufs Band und habe um Ihren Rückruf gebeten. So, und jetzt sind wir hier. Quasi online geschaltet, ja, auf Ihrem Feldrekorder. So, und ja, fragen Sie ganz einfach mal was. Ja, was haben Sie beruflich gemacht? Sie sagten, Sie wären bei der Bundes? Ich bin eigentlich Artdirektor, bin also quasi in der Computertechnik mit allen Werbetechniken definitiv betraut, sehr früh schon. Also quasi schon seitdem es losgegangen ist mit bestimmten Satz- und Repro-Programm, also beispielsweise Retusche, die früher auf Atari-Computersystemen genutzt worden sind. Und bin sehr, sehr viel später dann aufgrund einer familiären Dissonanz nach Niedersachsen gekommen. Das war 1997. So, die hatten hier in Niedersachsen aufgrund dessen, dass es ja eben quasi ein Entwicklungsbereich war, diese substanziellen Sachen noch gar nicht entschlossen, Internettechnologien, Internetseiten, Erstellung und so weiter. Also haben sich hier ansässig große Firmen definitiv mit mir auseinandergesetzt, mit meinen Inhalten auseinandergesetzt und haben das auch benutzt. Also Landzeitungen zum Beispiel wie Land und Leute, Morbert Blenhorst, Institutionen bzw. Firmen in der Arzneimitteltechnik, Rothschild, Sanum Kehlbeck. Sanum Kehlbeck ist ein großer Betrieb in Hoya, stellt erst zunächst mal homöopathische Arzneien her. Und eben halt eine Firma, die mir am Anfang gar nicht so aufgefallen war, das ist die Firma IFT, das war International Defense Technologien, also die waren tätig im Technologietransfer, wie ich viel später herausgefunden habe, waren es nichts anderes als, ja, es waren Waffenhändler. Das war der Herr Joachim Berger. Und nachdem ich längere Zeit in Bremen eine Druckerei geleitet habe im Bereich Multimediale und Internetdienste, bin ich dann 2001 zurückgekommen in ein kleines Gebiet, das nennt sich Balgin, eine kleine Stadt in einem kleinen dörflichen Kreis. So, und habe dann für den Herrn Berger damalig in der IFT für diese Firma Internetseiten und Publikationen erstellt, die er für die Werbung eingesetzt hat, allerdings Werbung innerhalb der Wehrtechnik. Der war organisiert in der WTG, in der Wehrtechnischen Gemeinschaft Deutschland. So, und nachdem ich mit dem ganzen Merchandising und mit seinen Public Relations sozusagen abgeschlossen hatte, bat er mich, mir eine Entwicklung anzugucken, die hier aufgefordert war. Und die aufgeforderte Entwicklung vom Bund hieß, eine thermografische Zielscheibe zu bauen. Was ist das ungefähr? Eine thermografische Zielscheibe ist einfach eine Zielscheibe, müssen Sie sich vorstellen, aber durch den Beschuss wird sie ja zerstört. Das heißt also, Heizelemente müssen der Zerstörung ausgesetzt werden und da suchte man nach geeigneten Materialien. So, und diese Materialien habe ich dann innerhalb von kürzester Zeit beschafft, obwohl der Bund vorher 9,5 Jahre Entwicklungsgelder in Betrieb gepumpt hat. Man beschäftigte sich dort in dieser Firma also 9,5 Jahren mit nichts und hat mich dann sozusagen auf den letzten Drücker geholt. Ich habe es dann gemacht. Und durch diese Entwicklung kam ich dann in eine fast unglaubliche Geschichte hinein mit dem Herrn Berger. Also IFT, ehemals IFT GmbH, der Herr Berger ist leider Gottes, ich glaube, vor 2,5 Jahren verstorben. So ist er das definitiv auch nicht mehr haftbar zu machen. Erzählen Sie doch etwas über diese Zielscheibe. Wofür wird die benutzt? Die Zielscheibe wird benutzt, um nächtliches, also quasi Beschusstraining durchzuführen. Sie wird eben halt quasi weltweit gebraucht. Auftraggeber dahingehend, suchende Auftraggeber waren Lockheed Martin, die Israelis. Da ist ein Minister hervorzuheben, der heißt Zaitonai. Die haben hier in Niedersachsen im Bereich Nienburg-Weser konspirative Treffen gehabt und hatten dafür 54.000 Quadratmeter Platz. Das ist ein Landgut gewesen, nannte sich mal Bad Blenhorst, ein Moorbad. Und da im Hotel wurden Leute untergebracht. Das Hotel war gar nicht mehr für den öffentlichen Verkehr zugelassen, weil es für keine betriebssicheren oder technischen Mittel verfügte. Das hat man eigentlich stillgelegt und diente eben halt nur für konspirative Treffs. Und da... Speziell Waffenhändler? Das sind natürlich Waffenhändler. Da hat sich der Herr Scharping getroffen, da hat sich der Herr Schröder getroffen mit Leuten. Das war Ziel- und Anlaufpunkt für viele, viele Leute weltweit, die also Waffen gesucht haben. Da wurden Waffen, spezielle neue Systeme angeboten, bis hin zu Panzern, ja. Also da wurden die Leute, es war wie gesagt nicht ein öffentlicher Bereich, das war ein ganz versteckter Platz, das war ein konspirativer Platz, so nenne ich den heute im Nachhinein. So, und ja, ich war halt mittendrin, hatte aber ursächlich oder eher arbeitstechnisch mit solchen Inhalten ja gar nichts zu tun, ja. So, jetzt müssen Sie ganz einfach verstehen, dass ich dann irgendwie ging mir das gegen den Strich, diese Entwicklung. Ja, auch meine Lebensgefährtin wetterte immer stark, ich würde da meine Hände in etwas hineinstecken, entwicklungstechnisch. Und wir hatten ja quasi schon abgeschlossen. Ich hatte die Werkstoffe dort abgeliefert. Das war alles patentfähig, das funktionierte alles. So, und das alles fand statt. In der Oberaufsicht, auch mit dem kommunalen Kreis, mit dem Arbeitsamt, weil ich war zu dieser Zeit arbeitslos gemeldet. Und ja, dann kam es zum Streit. Und der Streit basierte eigentlich darauf, dass Verkäufer in die Firma kamen. Ein Verkäufer, ein ehemaliger Soldat, Kolonel. Und dieser Kolonel bekam ohne sachliche Tiefenkenntnisse gleich 7.000 Euro. Ich hatte allerdings einen Einbindungsvertrag von 49% Anteil an der Firma selbst und war natürlich mit diesem hohen Betrag erstmal gar nicht einverstanden, weil obwohl er Zeitsoldat war, das Wort Polyethylen ihm schon große Schwierigkeiten bereitet. PE. Richtig. Ein PE-ZDM ist ein Sonder. Ist ein Sonderpolyethylen, das ist wachsartig und hält hohe Beschussquoten aus. Sie können auf so eine Zielscheibe, wenn Sie früher vergleichen, da hat man Sperrholz eingesetzt, das hat vielleicht im Höchstfall 150 Treffer ausgehalten und diese Zielscheibe ungefähr 4000 Treffer. So, und die wurde dann eben halt, wie gesagt, mit Hilfe dieses Werkstoffes, werkstoffähnlich wäre jetzt beispielsweise eine Sitzheizung, damit das mal irgendwo ein bisschen plastischer wird. Stellen Sie sich eine Sitzheizung vor, die durch eine 12-Volt-Batterie oder durch eine Panzerbatterie mit 24 Volt bestromt wird. Ja, dieses Material wird dort eingesetzt und das wurde dann definitiv testbeschossen. Das lief dann durch die Tests, hat diese Tests bestanden und dann kam eben halt ja, die Auftraggeber oder diejenigen, die eben halt ein hohes Interesse an diesen Entwicklungen hatten. Und Zeiss Hensoldt hat zu dieser Zeit die Wärmebildkameras in den Raum zu Testzwecken gestellt, also zur Montage auf der G3 oder G4, dem MG. Und ja, dann hat man das eben halt als Komplettset verkauft, als Trainingsmaterial, als Komplettset. Das Verrückte daran ist, das sind alles Sachen gewesen, die eigentlich definitiv ganz kurz sich entwickelt haben nach dem 11.9. Ja. Was ist Ihnen denn alles passiert in diesem Zusammenhang? Passiert ist mir in dem Zusammenhang zunächst mal, dass ich versucht habe, hier eine einstweilige Verfügung zu erwirken, im Bereich, dass also meine Patentzuleistung, nämlich hauptsächlich hier der Werkstoff, nicht missbraucht wird oder nicht verkauft wird. So, und dann bin ich einfach mal zum Kreis gegangen, weil ich mich auch Gerichts- und solche technischen oder juristischen Sachen waren für mich bis zu dieser Zeit eigentlich verborgen geblieben. Ich bin eigentlich eher ein Computersachkunde. So, und dann hat man mich einmal falsch beraten und dann wurde das gerichtlich verhandelt. Der Richter erklärte dann sich sachlich und inhaltlich für zuständig und dann bekam ich erstmal die die Kostenrechnung für diesen Prozess und war darüber natürlich wahnsinnig geschockt. Also die haben mich da dann angefangen zu grillen. So, was dazu geführt hat, dass ich keine Nacht mehr ruhig schlafen konnte. Ich habe also sehr, sehr stark mit den hinteren Zähnen gemalt auf meinen Zähnen, die zu diesem Zeitpunkt noch wirklich ganz hervorragend und gesund waren. So, und in dem Zusammenhang entwickelte sich dann im Kieferknochen irgendetwas und das wurde hier direkt am Ort in Nienburg-Weser sollte das behandelt werden. Und der eingesetzte Zahnarzt hat auch eine direkte Verbindung zu dieser Kaserne hier. Also das ist ein Arzt, der sich auch mit der Bundeswehr beschäftigt. Und das müssen Sie einfach mal sich vorstellen, dass das eigentlich quasi alles konspirative Gruppen sind und dass sie sich im Ratskeller an ihren Stammtischen und an ihren Treffpunkten, so wie zum Beispiel bei den Freimaurern, eben halt austauschen. So, und versprach man mir dort medizinisch erstmal eine Wiederherstellung des Wurzelbereiches und man hat mich dann quasi abgefüttert mit schweren Medikamenten ein Jahr lang, bis ich dann irgendwann nach ungefähr 9 Monaten völlig schwindelgepeinigt mittags um 12 Uhr bei einer Wurzelbehandlung irgendwie mit dem Motorrad bei der Anfahrt schon fast in den Wald gefahren wäre. So, und dann sagte dieser besagte Zahnarzt zu mir, Herr Wurch, tut mir leid, wir können nichts mehr für Sie tun. Warum? Weil sich mittlerweile der Kieferknochen so stark infiziert hatte mit einem bestimmten, sage ich ganz einfach mal, schon in einen krebsähnlichen Zustand verwandelt hatte, war also stark angegriffen, dass sich jetzt definitiv der Knochenchirurg damit beschäftigen musste. So, und dann wurde ich quasi abgesetzt oder mehr oder weniger ausgelagert nach Hannover Mitte, eigentlich zu einer sehr, sehr guten Ärztin, zu meinem Glück, und die hat dann eben halt den Kiefer entfernt. Und mit Hilfe, mit dieser Kieferentfernung oder Stück Kieferentfernung, auch Zahnentfernung, verschwamm dann auch jeglicher Karriereinhalt bei mir. So, ich war dann, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist allerdings eine Selbstanalyse, schwer traumatisiert. Und dann ging es erstmal richtig los und dann, Sie einen künstlichen Kiefer bekommen? Ich habe keinen künstlichen Kiefer bekommen, weil der Kiefer ist einseitig abgefräst worden, also am Knochenbereich, sodass hierbei eher ein Titan- oder ein Stahlelement notwendig gewesen wäre. Und das habe ich eben halt, ich hatte Angst quasi, dass mein Gewebe bzw. das Knochengewebe nicht mehr in der Lage ist, so etwas aufzunehmen. Habe da also quasi auch schon Vorschmerzen gehabt. Ich habe heute noch Schmerzen in den Bereichen drin. Das kann allerdings auch aus der psychischen Verletzung herrühren, denke ich einfach mal. Aber das war, wie gesagt, auch nur ein Teil. Das war ein Anfang von dem, was sich dann entwickelte. Also nach dieser Behandlung oder Fehlbehandlung bin ich dann in den Bereich Arbeitsamt, in den Vermittlungsbereich gekommen. Da sollte ich dann für spezifische Druckereien als Setzer arbeiten oder sonstiges, war aber eigentlich gesundheitlich gar nicht dazu in der Lage. So, und dann hat man kurzerhand in die Burgwese dazu zu den Mitteln gegriffen, dass man gesagt hat, machen Sie keine Sorgen, dann machen wir doch einfach mal eine amtsärztliche Untersuchung. So, und da ich mich parteilich organisiert hatte, damalig für die WASG, also quasi ein Ausleger der Linken, auch definitiv ein Konstrukt, der Alt-PDS, hat man gesagt, so, die linke Sau, hat man sich wohl damals gedacht, den verpassen wir jetzt mal Denkzettel, weil ich stand eben halt hier auch auf der Kreiskandidatenliste und war auch schon in der Wahl. Also ich war schon angetreten als Kandidat hier für den Kreistag. Und da hat man mir also quasi innerhalb von 2 Monaten so richtig die Luft abgedreht. Das war innerhalb, dann wurde das ja alles auf Hartz IV geschaltet, dann kam es zu Hausuntersuchungen, man wurde also gehetzt, dann gab es ärztliche Untersuchungen. Sie hatten Polizei vor der Haustür? Ich hatte nicht nur Polizei vor der Haustür, die Polizei hat mir stetig und ständig nachgestellt. Ich habe also hier ein Fahrzeug, ein Kfz gehabt, oder ich war glücklicherweise in der Nutzung, dass ich ein Motorrad habe, ein ziemlich schweres, ein großes Motorrad mit fast 180 PS. Und eigentlich waren sie mir ewig und stetig und ständig auf den Fersen und haben was gesucht halt. Mängel am Fahrzeug oder man hat eben halt gewartet, fährt er nun jetzt zu schnell oder so. Das ist Stalking. Man hat gesucht, das ist Stalking, ja, wenn Sie wollen, ja. So, und dann, als es dann zur amtsärztlichen Untersuchung kam, man hat mich ja quasi auf dieses Gleis dann geschoben, ja, wo man auch Wahlen manipuliert hat, hier die WASG, und sie müssen ja erstmal auch mal eine Wahlzulassung hier in einem Kreis erreichen. Das war alles mit sehr, sehr viel Arbeit und mit Herzblut verbunden, weil ich gleich von Anfang an gewusst habe, dass Hartz IV ja nichts anderes war als ein großer Versicherungsbetrug. Als ich in Bremen als Artdirektor gearbeitet habe, habe ich ein Brutto gehabt von 8.600 DM. So, und da müssen Sie sich vorstellen, dann stehen Sie ganz, ganz plötzlich nach solchen Entwicklungen für die in der Wehrtechnik, nach Verträgen, die Ihr Auftraggeber mit Ihnen hatte, von 49% da wie ein Nackter. War der Auftraggeber die Bundeswehr? Die Bundeswehr hat das beauftragt, aber das war, wie gesagt, organisiert in der WTG, in der Wehrtechnischen Gemeinschaft Deutschland. Und das müssen Sie sich so vorstellen, das war ein Pool, konspirative Kräfte, kleine Leute oder kleine Firmen, die vom Schnürsenkel bis zur genähten Tasche alles geliefert haben, was sie sich vorstellen kann. Also Kleinigkeiten bis hin dann eben halt auch, um das einfach mal zu vermischen und auch vielleicht Leute, die da vielleicht etwas tiefer die Nase reinstecken, so um zu Verwaschungen herbeizuführen in der Ortung von bestimmten Inhalten. Oder eben halt auch Delikten, wie Waffenschiebereien und so weiter und so fort. Ich hatte das ja kurz angedeutet. So, was alles passieren kann. Also nicht nur Stalking durch die Polizei, nicht nur, dass sie vor den Gerichten quasi auf die Schnauze fallen, weil jeder Richter sie reinlegt. Nein, es kann auch passieren, dass in Gesprächen im Hintergrund, dass ihr eigener Anwalt versucht, mit ihren Inhalten Geld zu verdienen, indem er nämlich auslotet, was es dem Auftraggeber wert wäre, wenn er denn definitiv für sie dann eben halt sich also gegen sie wendet. Also mehr oder weniger geht es da inhaltlich um den Mandantenbetrug. Ist mir alles quasi passiert. Parteiverrat. Ja. Was war denn bei dem Amtsarzt oder Amtsärztin? Ja, gut, der Amtsarzt, das war das Allermysteriöseste, was ich in meinem ganzen Leben überhaupt mitgemacht hatte. Ich war ja körperlich eingeschränkt. Ich hatte aufgrund, dass die rechte Seite ja diesen starken körperlichen Angriff durch diese Entzündung, eingelagerte Entzündung, krebsartig eingelagerte Entzündung, im Körper hatte sich irgendwie auch ein Lipom gebildet und ich war zu dieser Zeit wirklich nicht arbeitsfähig. So, und er fragte mich, der Amtsarzt, glaube ich, seine erste Frage war, wie meine politische Gesinnung denn wäre. Das ist natürlich nicht die typische Vorgehensweise eines Amtsarztes, der ja nichts anderes sicherstellen soll oder feststellen soll als ihre Arbeitsfähigkeit. So, man hat mich da aber politisch befragt und dann habe ich natürlich auch sofort erkannt, dass es da wohl auch im Hintergrund Gespräche gegeben haben muss. Was haben Sie dem Herrn gesagt? Ich habe dem Herrn gesagt, damalig, dass ich hatte mich ja dann eben halt die WASG als links zu beschreiben, wäre wahrscheinlich zu weit ausgeholt. Ich denke, dass meine Auslegung im Bereich hier als Kreisabgeordneter dann eben halt so gewesen oder so darzustellen ist, dass wir eigentlich in der Mitte waren, dass wir daran erinnern wollten, was hier passiert, was in Hartz IV passiert, wie mit den Leuten umgegangen wird und das sind vollzog sich ja das neue Management. Das neue Management hieß dann ja, dass man sich von den Pflichten der Arbeitsvermittlung ja dann löste und dann eben halt freie Arbeitsvermittler für die definitive, also für mich kam es quasi mehr oder weniger interpretiert durch wie Zuhälterei. Es war also quasi ein Ring, es ist ein Ring von Zuhältern und das hat sich ja mittlerweile schon fast etabliert und so weit herauskristallisiert, dass es keinem mehr wirklich richtig auffällt. Wie meinen Sie Zuhälter? Wo treten ja, Sie die Zuhälter auf? Sind eigentlich diejenigen, dass man natürlich schnell geschaltet hat. Einige haben schnell geschaltet und sind dann eben halt in die berufliche Vermittlung hineingegangen, dass die also gesehen haben, da ist der Bedarf, weil das Arbeitsamt ja definitiv mit solchen Aufgaben gar nicht mehr fertig wurde, beziehungsweise man hatte ja auch gar nicht die Lust, die Leute wirklich zu vermitteln, weil denn definitiv ja auch eigentlich gar nicht viel da war. Die Unternehmer haben ja gewartet, dass sie erstmal ein Steak bekommen, dass sie erstmal ihre Förderungen bekommen und so weiter und so fort. Und dann habe ich gesagt, ich sage auch heute noch, wer die Angela Merkel hat in der Regierung, der braucht die Linke nicht. Also ich sage jetzt einfach mal, der hat die Kommunistin ja natürlich in vorderster Front. Ja. Also wer die Angela Merkel hat, der braucht was nicht? Bitte? Der braucht was nicht? Der braucht die Linke nicht. Der braucht die Linke und die Rechte nicht, weil Angela Merkel hat ja alle Fliegen mit einer Klappe geschlagen, so wenn ich das hier so sehe. Ja. Es ist für mich ein faschistoider Staat, der alle Mittel nutzt, um bestimmte Leistungen abzuschöpfen, aber eben halt in der Pflicht definitiv eben halt dann so steuert, wie er mag. Das heißt also, Leute, die hier eventuell in der Lage sind, etwas mehr zu sagen oder inhaltlich mehr zu sagen über das, wie das hier funktioniert in einem faschistischen Staat, das ist eindeutig ein faschistischer Staat, dass die eben halt nicht nur mundtot gemacht haben, dass sie kaltgestellt werden. Und zwar auf jeder erdenkliche Art. Da ist man da wirklich, ich glaube, das ist wohl der einzigste Bereich, wo wirklich kreativ gearbeitet wird. Was könnte es denn für Gründe geben, dass diese Gesellschaften so sehr gegen sie sind? Sie hatten anfangs eine Zielscheibe erfunden. Das Schöne ist ja, also wenn ich jetzt besehe oder wenn ich mich erinnere an den Anfang, wie das in der Computertechnik war, ja, das heißt also, wir haben jetzt noch gar nicht, Sie müssen jetzt nicht optional denken, Sie haben es jetzt mit Windows 3.1 zu tun, sondern ich denke mal davor, dass sie mit einem Atari oder mit einem Amiga-System fahren und da versuchen eben halt kleine Werbung durchzuführen für vielleicht beispielsweise in ihrer kleinen Community, ja, dass sie da für den Metzger, für die Bäckerei, so wie ich es damals gemacht habe, so fing es nämlich an. Und das Schöne war eben halt, sie schreiben von Anfang an schwarze Zahlen, ja. Das war ja dann sozusagen diese ganzen Regeln, ja, des kaufmännischen Denkens sind dann ja immer mehr oder mehr aufgehoben worden, ja. Früher hat die Zigarrenkiste gereicht oder eben halt das und sie haben ja oder ich habe damals eben halt meine Angaben immer so gehalten, dass ich denn definitiv auch ehrlich sein konnte, weil ich auch einen sehr, sehr hohen Stundenlohn auch in der technischen, ich war ja auch im technischen Bereich tätig, in der Reparatur, in der Aufrüstung, im Umbau von Computersystemen. Es war früher leicht, man hatte Herzblut. Ich kann heute sagen, wenn wir nicht zurückkehren zur Qualität, ja, wenn wir nicht zurückkehren, weil ich habe als Kind wirklich schon von Anfang an gesehen, was definitiv ein Qualitätsanspruch war. Ich komme aus Duisburg-Rohrt, Werften, Thyssen. Weil da waren also Leute, die konnten mit einem Stück Stahl noch was anfangen. Ja. So, wir verfügen nicht mehr über Industrien, wir verfügen über gar nichts Tragfähiges mehr. Und da wir über nichts Tragfähiges mehr verfügen, müssen wir uns immer mehr nach Asien orientieren. Wir müssen uns immer mehr nach Russland orientieren. Wir müssen da bedarfsdeckend irgendwo agieren. Aber wir haben keine wirklich fluktuierende Kleininfrastruktur mehr. Wir haben hier keine Industrie mehr. Wir können uns auf nichts mehr berufen. Ja? Sie sehen also, wenn Sie in den wertschöpfenden Bereichen tätig waren wie ich, dann ist das tatsächlich so, dass Sie sind wirklich hinter Ihnen her wie die Geier hinter der Beute. Ja? Und stellen Sie sich dann dagegen, wenn Sie eine ehrliche Haut sind, ja, wie macht das irgendwie Gefallen, dass man schmierige Spielchen spielt mit Außenministern Israel und so weiter, dass man da Zielscheiben vorstellt, die noch nicht endentwickelt waren, zu diesem Zeitpunkt auf jeden Fall nicht. Dazu gibt es spezielle abgehörte Telefonate, die würde ich auch ganz gerne mal ins Netz stellen oder bei YouTube einstellen. So, und wie gesagt, gesagt, also wenn Sie sich gegen solche Leute stehen, da besteht sofort Gefahr für Leib und Leben. Und wenn es denn eben halt nicht für Leib und Leben ist, dann ist es eben halt in Bezug auf Ihre Karriere. Sie finden Wege, sie klein zu machen, sie quasi aus dem Spiel zu drängen. Und wessen Gegner könnten Sie gewesen sein und warum? Gut, ich weiß natürlich von denjenigen Firmen oder die Firmen, für die ich damals tätig war, im Bereich Multimedia, im Bereich Internettechnologie, Marketing, dass diese Firmen eine Menge Fördergelder bekommen haben. Und wie gesagt, das ist ja eben halt das Problem. Ja. Also wenn ich eine Leistung anbiete im Bereich beispielsweise Medizin, mir ist bei Medizinern aufgefallen während meiner Behandlung, dass sie Röntgenapparate stehen haben in ihren Praxis als Abschreibeobjekte aus den 60er Jahren. So, und dann müssen Sie sich vorstellen, alles bei den Diagnosen Ihnen Bildchen gezeigt werden mit 300 dpi, wenn sie also ein normaler Mensch auf diese Bildchen guckt, wenn die denn ausgedruckt sind, da werden Sie nichts sehen und der behandelnde Arzt wird auch nichts darauf sehen. Das heißt, ich bin in dem Zusammenhang 16 Mal geröntgt worden innerhalb von einem Jahr. Man hat das alles irgendwie abgetan und hat dann gesagt, na ja gut, wir hatten leider Gottes die Apparaturen nicht, die der Herr Wurch eingefordert hat. Ja? Also, und das ist bei mir eben halt immer anders gewesen. Ich habe meine Dienstleistungen im Bereich Computertechnik, Umbau, technische sowie werbetechnische Lösungen, die habe ich natürlich eingebracht, basierend auf den Mitteln, die ich angeschafft habe. Und das waren die neuesten, weil sie konnten ja mit den alten Säulen gar nicht bestehen. Also waren sie ja quasi immer im Zwang, dazu zu lernen. Wenn ich heute die Entwicklungskultur sehe, ja, dann denkt jeder, mein Gott, ich kann mit einem Internetrechner umgehen, ich kann ein Video ins Internet reinstellen. Wir gehörten damals zu den Leuten, die gesagt haben, ja, wir haben jetzt ein 1200 Baut-Modem. Eines Tages werden wir vielleicht sogar Video machen. Also die sind alle später aufgewacht als diese paar kleinen Leute, die einen guten Service angeboten haben oder einen technischen Service angeboten haben und wurden dann aber im Nachhinein von den Großen natürlich gedrückt, obwohl sie natürlich gut abgeschöpft hatten, nachdem sie dann mittelbar erkannt haben, was führt der eigentlich im Schild. Man hat die also schlau gemacht. Und heute ist es jetzt mittlerweile ist es so, jeder tönt also durchs Horn, wie weit wir entwicklungstechnisch gerannt sind. Es ist genau das Gegenteil der Fall. Wir leben mittlerweile in zwei Welten. Ja. Die Bourgeoisie hat sich so weit getrennt von dem, was Bürger heißt, ja, und wendet solche krassen Methoden gegen spezifische Spitzen an, also gegen Bürger, die dann definitiv gedanklich etwas weitergehen, die bewusster sind, die Inhalte anders erkennen. Dass sie quasi versuchen, diese Individuen quasi irgendwo umzubringen, ja. Mit allen Mitteln. Ob das jetzt ein psychischer Mord ist oder eben halt der Mord, indem sie beispielsweise eine vergiftete Nahrung haben, eine genveränderte Nahrung haben, ja. Oder Monsanto halt eingreift, ja. Wir wissen doch, dass wir heute einen Codex Alimentarius haben. Wir wissen doch heute, dass es eine Biolüge gibt. Ja, die Saaten sind nur gut, wieso wie der Samen selbst. Warum gibt es da irgendwo im weiten Norden eine Samenbank, die also die Altsamen behält? Warum gibt es das alles? Ja, wenn man heute nicht mal mehr über ein vernünftiges Saatgut verfügt, man hat das alles geändert und deswegen schmeckt das Brötchen nicht mehr und deswegen ist das alles so und ist alles verdreht. Ja, sie haben die Natur verdreht und sie verdrehen sie immer weiter und halten das für einen hochintellektuellen Inhalt. Ja. Haben Sie denn aus diesen Bereichen irgendwelche Feinde? Anfangs hatten Sie mal diese Zielscheibe entwickelt. Ich habe aus allen Bereichen Feinde, also wenn Sie es so wollen. Wissen Sie, wenn Sie sehr früh in der Computertechnik haben, verfügen Sie auch über Leute, Interessierte, Sie sprechen ja quasi auch interessierte Kreise an. Ich will jetzt nicht hervorheben, dass ich in den ganz, ganz wilden Jahren 1985 bis 87, also wirklich auch den Anfängen, wo sich dann die Computerkultur gesellschaftlich verbreitet hat, dass Nazi-Esoteriker da waren, dass solche Kreise da waren, die an sie herangehen und bestimmte technische Mittel für sich einsetzen wollen, ja, um einfach eine bessere Effizienz zu haben. Natürlich habe ich mit solchen Leuten in Nordrhein-Westfalen zu tun gehabt, ja, also bis hin nach Frankfurt. ich habe nur eben halt einen ganz spezifischen Eindruck aus diesen Jahren gewonnen. Ja, das heißt also, das ist ja alles, das ist ja nichts Echtes mehr. Sie kriegen diese Leute ja nicht wirklich zu fassen. Sie verkaufen ihnen jederzeit Luftschlösser, so groß wie sie haben, so wie Banker Luftschlösser verkaufen. Die Rothschild Privat, die Privatbank Rothschild hat doch keine Verluste gemacht. Die haben auch in den Jahren, wo wir das jetzt sagen würden, jetzt in 2010, haben die 25% Rendite gemacht. Wie ihre Anleger, ihre Kapitalanleger, alles das, was jetzt abgewertet worden ist, das sagt man doch nicht so. Und da können Sie sich natürlich vorstellen, wenn Sie in diese Einzelheiten hineingehen, sehr, sehr spezifisch hineingehen, das würde ja jetzt hier den Rahmen sprengen. Das wäre natürlich dann, das würde dann wahrscheinlich zu weit führen. Aber wenn Sie denn so weit gehen und die Leute draußen wissen lassen, die einzelnen Firmen wissen das, wenn sie ihre Arbeiten sehen auf YouTube, wenn sie wissen, wie die allgemeine Einstellung ist, wenn die Akte bekannt ist, dann kann das sein, dass ihr Telefon nicht nur überwacht wird, sondern dass ihr Internet überwacht wird, tagtäglich, dass ihre Maus gar nicht mehr anspringt, weil sie irgendwie alle in einer Java-Applikation hängen und wissen und müssen irgendetwas, sie müssen ihre Mails abrufen, ja, sie müssen alles durchforschen, ja, so und so weiter und so fort. Da kann man sehen, wie weit es ist mit einer, ja, mit einer Situation. Für mich sind es Psychopathen. Ich habe genug Psychopathen kennengelernt. Ja. Wenn sie mit solchen Leuten auf Gesellschaften gehen, wenn sie mit diesen Leuten jagen gehen und sie machen ihre Strecke, ja, dann stehen sie vielleicht irgendwann mal dabei und kratzen sich am Kopf, wie ein Firmenchef beispielsweise ein großes Häschen an den Ohren nimmt und so lange gegen den Baum haut, weil er nicht richtig getroffen hat. Ja. Weil seine Schrotflinte vielleicht, diese 37.000 Euro Büchse, ja, sie nicht richtig funktioniert hat oder er ein schlechtes Auge hatte, ja, beim Schussfang. Ja, ich kann nur sagen, gut Holz. So, und wir können aus dieser verfahrenen Situation, gesellschaftlich verfahrenen Situation, rechtlich verfahrenen Situation, in dieser Korruption, in dieser korruptiven Umgebung, wo die Medien uns jeden Tag erzählen, ja, alles wird gut, ja. Und jetzt mittlerweile dabei sind, Bereiche zu erschließen, wie jetzt haben wir mal ein bisschen Wahrheit auf der Zunge. Das sind alles, wie soll ich sagen, ja, das sind ja alles Sachen, die denn definitiv ja auch planungstechnisch wieder dahin führen, wo wir denn definitiv auch schon vorher waren. Ja. Es ist ja keine Umstellung. So findet ja keine Umstellung statt. Die Umstellung kann nur dann stattfinden, wenn es in Deutschland eine neue Parteienkultur entsteht, und damit sind mit Sicherheit nicht die Piraten gemeint, ja, sondern eine neue Kultur. Und ich kann nur sagen, ich rufe die Leute dazu auf, bildet und gründet Vereine. Ja, an jeder Ecke. Ich meine keine Kaninchenzüchtervereine, keine Schafzüchtervereine, sondern Vereine, die sich mit dem Gemeinwohl beschäftigen, die nicht unbedingt getragen sind durch ansässige Verkaufsspitzen. Und die kleinen Leute, da ist der Hartz-IV-Empfänger, von mir aus sogar der Sozialhilfeempfänger gefragt, wenn man den wach machen kann, wenn er denn definitiv etwas Positives beitragen kann zu so einer Entwicklung. Das können verschiedene Leute sogar. Waren Sie mit anderen Leuten im Wald auf der Jagd? Ja. Warum? Weil Minister eingeladen werden über diesen Akt. Da wird man eingeladen zur Wildschweinjagd. Das heißt also, Sie waren nicht Jäger? Nein, ich war nichts anderes als, ja, wie sagt man in Amerika, würde man sagen, I'm the watcher. Ja? Ich habe zugeguckt. Ich habe zugeguckt. Ich hatte natürlich eine Büchse dabei, sicherlich, klar. Aber ich habe mich eben halt rausgehalten. Sie haben also die Tiere nicht erschossen? Nein. Das waren die anderen? Das waren die anderen, natürlich nicht. Ich habe mich doch an so einem... Wissen Sie, wenn Sie in einem, ich sage jetzt einfach mal, ja, in einem Rudel von einer Horde, einer Affenhorde unterwegs sind, die bewaffnet sind, ja, wenn Sie dann sehen, wie Sie den... Wenn Sie eine andere Perspektive, versuchen Sie das jetzt mal aus einer Vogelperspektive zu sehen. Ich hätte ein Problem gehabt mit meinem Gewissen. Ich hätte ein Problem gehabt mit dem, was andere Bewusstsein nennen. Ich hätte mich im Spiegel nicht mehr betrachten können. Ich sage ganz einfach, das, was jetzt so groß in Mode kommt, das ist der moralische Faktor. Ich sage ganz einfach mal, der ist bei mir sehr, sehr stark ausgeprägt. Welcher Faktor? Der moralische Faktor. Ach so. No? Ist ja ein moralisch-ethischer Faktor, ja, wenn Sie das sehen. Ja, also wenn Sie sehen, dass 56-jährige oder über 60-jährige Männer durch den Wald gehen, sind dann bewaffnet, halali, und machen da eine Strecke hin, ja, dann fühlen Sie sich als annähernd normaler Mensch, annähernd normales Tier, auch beim Zuschauen. Sie fühlen sich, es breitet sich in Ihnen, wenn Sie denn definitiv über einen vernünftigen Filter verfügen, ein Unwohlsein aus. Mhm. Hatten Sie denn aus dieser Angelegenheit mit dieser Zielscheibenerfindung noch Ansprüche, die Sie nicht bekommen haben? Ja, wissen Sie, das ist ja... Das war der Anfang gewesen. Das ist eine schöne Sache, ja, aber wir haben ja in Deutschland das Schöne, wir haben ja diese Fristenreinwaschungsgeschichten. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe mich in den letzten 4 Jahren so mies gefühlt, innerlich so mies gefühlt. Weil Sie haben ja keine Handhabe. Wenn Ihr eigener Anwalt gegen Sie, der erste oder der zweite, solche Geschichten fährt, weil er merkt, mit wem er es zu tun hat, gegen wen ich versuche zur Klage, das können Sie in der Regel nicht bezahlen, ja. Das sind Geldgräber, die sich da vor Ihnen auftun. Da gehen Sie quasi am Stock, wenn Sie gegen solche Leute klagen. Wenn Sie so etwas versuchen aufzudecken in der Gesellschaft, dass Sie müssen Millionär sein, um so etwas bezahlen zu können. Und jeder Anwalt, der sieht, mit wem man es substanziell zu tun bekommt innerhalb solcher Sachen, der ruft den Gegner an, der sagt, hören Sie mal, wie viel ist Ihnen das wert? Lassen Sie den doch einfach an die Wand laufen. Ich mache das dann schon für Sie. So, und dann werden eben halt Zahlungen geleistet. 25.000, 60.000, 80.000, 100.000 Euro. Was hätten Sie denn überhaupt für genaue Erfahrungen mit Rechtsanwälten gemacht? Vorher. Ich bin mit dem Recht eigentlich vorher unglücklicherweise nie konfrontiert gewesen. Ich bin da hineingelaufen wie ein kleiner, dummer Junge. Ist so. Ja, können Sie einem Rechtsanwalt etwas ganz Genaues nachsagen, dass er etwas falsch gemacht hat? So, ich habe, glaube ich, sicherlich, natürlich, es gab ja auch in Bremen dann von der Anwaltskammer, gab es dann ja den Versuch eines Verfahrens, ja, was dann definitiv aber dann auch kein Verfahren darstellte. Ich habe, glaube ich, irgendwie fast 4.000 Seiten Akten ungefähr. Ja, 4.000 in der 4 Seiten, wo man das alles, sprich haargenau nachweisen kann, was wann passiert ist. Ja. Aber wenn ich heute zu einem Anwalt gehen würde und ich erscheine dort mit diesem Aktengut, mit diesem Inhalt, der sagt, der sieht mich am liebsten von hinten, das können Sie mir glauben, ja. Also David, das ist einfach schon unüberschaubar, weil es zu vielen Einzeltaten, es sind einfach zu viele Einzeltaten verkoppelt. Ja. Sie können sich nicht vorstellen, was jemand, wenn er infrastrukturelle Kraft hat, Macht hat, was er definitiv durch seine Körperschaftssteuer ausdrückt oder sonstiges, ja, das in einer Gemeinde in Niedersachsen, da wartet man im Gemeindehaus auf den Träger, auf den Leistungsträger, der ist 185.000 Euro in 2003, der hat alle Rechte. Der hat alle Rechte. Der hat vor Gericht alle Rechte, der hat überall Rechte. Der kann mit Ihnen machen, der schickt Ihnen, wenn es sein muss, aus dem Tischtennisverein eine Liga von 5 jungen Leuten vors Haus. Die werfen Ihnen mit Bierflaschen die Fensterscheiben ein und dann gehen Sie raus mit einem Knüppel und sagen, so, du warst das, Sie rufen die Polizei an und Sie kriegen eine Anklage wegen Bedrohung oder Sie kriegen eine Anklage wegen versuchter Körperverletzung. So kann das gedreht werden. Ne? Die Zeugenmacht und die Zeugenkraft, die spielt immer eine wichtige Rolle. Das kann man alles, man kann eigentlich in diesem Staat ja alles organisieren. Ne? Und das wissen viele, viele Leute, auch Städte in der Stadt wissen das nicht. Auf dem Land ist alles undurchsichtig. Ja? Wenn es auf dem Land im Winter oder März dunkel wird, dann gibt es die eine oder andere Scheune und da treffen sich eben halt Leute. Und wenn man dann von außen vielleicht nicht so ganz hineingucken kann oder wenn man da in der Tür steht, da wird man dann irgendwelche Leute erkennen, die dann doch tragend mit deutscher Wirtschaft zu tun haben. Ja? Und da denkt man wirklich, wo bin ich denn hier? Ja? Also so, und das kann alles auf dem Land passieren. Und ich glaube, das ist auch vielleicht dem einen oder anderen bekannt, dass ja Nazi-Größen sich auf dem Land versteckt haben. Und so fort. Ich meine, wir sind hier in der Nähe von Verden, wobei ich möchte jetzt nicht den Fall Rieger nochmal aufkochen, weil da bin ich mit dem Kopf auch gar nicht drin, aber ja, sowas ereignet sich eben halt. Ne? Das sind eben halt Netzwerke, die sehen Sie nicht. Und der eine oder andere Dorfpolizist ist eben halt innerhalb dieser Netzwerke ziemlich stark aktiv. Der muss ja nicht unbedingt unbedingt Geld dafür bekommen. Er genießt dann vielleicht andere Rechte. Ja? So. Das ist das Mittelalter, in dem wir hier angelangt sind, 2011. Also das Schlimmste, was Ihnen in dem ganzen Zusammenhang passiert ist, dass Sie für diese Erfindung, diese Zielscheibe nicht den gerechten Lohn bekommen haben? Und ich habe knapp 35.000 Euro drauf bezahlt. Ja. Ich habe meine Gesundheit ist dabei auf der Strecke geblieben. Ich bin amtsärztlich untersucht worden und man hat da mehr oder weniger dokumentiert, ich wäre eben halt sehr, sehr aggressiv, wäre also aggressiv vorgegangen. Und das ist eben halt typische Behauptung, das ist eine Behauptung, mit dieser Behauptung kann man Ihnen ganz schnell das Genick brechen, ja. Sie sind ja, also ich sag jetzt mal, so weit wäre ich ja nie gegangen, dass es da irgendwo vielleicht zu einer Notwehr gekommen wäre, aber es war mir manchmal danach. Tatsache ist aber, dass man solche Art oder Form von dem geringsten Widerstand schon so im Keim erstickt, in diesen konspirativen Verbindungen, dass man sagt, wenn der jetzt hier vorgeht, wenn das rauskommt mit den ganzen Förderungen, ja, hier sind Leute in Niedersachsen gefördert worden, also da würden Sie sagen, hören Sie mal, Sie haben da draußen auf der Weide aus dem 16. Jahrhundert ein Scheißhaus stehen, 85.000 Euro, 100.000 Euro, 120.000 Euro, alles vom Bund und der Samtgemeindebürgermeister, der tanzt dazu oder hat auch denn definitiv die Hand auf dem Mammon, ja. Und von dem, was passiert ist im Zusammenhang mit Geldanlagen, das können Sie sich ja vorstellen, dass auch in den Samtgemeinden die Leute ganz gut an der Börse mitgezockt haben. Nur das haben die Leute in den Kommunen nicht erfahren, was da tatsächlich passiert ist, ja, dass die eben halt auch an der Börse sehr, sehr viel verzockt haben. Also es sind nicht nur die Banker, es sind auch die Renditehaie gewesen, die diese Blase hier mit aufgepumpt haben und mit zum Platzen gebracht haben. Und was wir eben halt sehen, mir geht es darum, dass eine neue Gerechtigkeit, das ist eine neue inhaltliche Anschauung gibt und dass es vor allen Dingen darum geht, solche Fristenreinwaschungen abzuschaffen. Ja? Wenn Mord nicht verjährt, solche Straftaten, das sind ja Straftaten, die Sie für ein Leben zeichnen. Ja? Das sind ja Straftaten, die Sie für ein Leben zeichnen, wenn ein Polizist dahin geht und er sagt Ihnen, hören Sie mal, der ist so aggressiv, das ist ja schon fast ein Millimeter von der Schutzhaft, ja. Also da sind wir doch in Bereichen drin, die erinnern mich also äußerst stark an faschistische Systeme hier, ja. So, und wie wir ja schon mal hatten. So, und alles entwickelt sich. Und wir haben da draußen aber die Medien, die uns jeden Tag erklären, bloß nicht damit. Und dann gucken Sie sich das mal die Angela Merkel an. Gucken Sie sich mal den Überwachungsstaat an, mit seinen Spielvarianten, ja. Ja, ist das nicht hier schon längst totaler Faschismus? Das ist doch totalitär, das können Sie doch sagen, was Sie wollen. Und jetzt hat man hat eben halt die Gelder aufgewendet auch, um die handgeschnitzten Tische zu verbreitern. So, und für verbreiterte Tische, für konspirative, um diese mafiosen Strukturen einfach erstmal zu erhalten, Selbsterhalt ist immer das Allerwichtigste, da ist man bereit, die Sklaven in Europa, die Sklavenstaaten, die man ja jetzt hier vereinigt, da ist man bereit, alles zu opfern. Und wenn es auch um die Zukunft der Kinder, der Enkel oder Sonstiges geht, ja. Da wird alles quasi dem Scharfrichter zugeführt, ja. Wie viele Rechtsanwälte hatten Sie in Ihren Angelegenheiten? Drei. Waren Sie mit einem, alle das gleiche Verhalten gezeigt. Waren Sie mit einem zufrieden? Nicht zufrieden, ich würde sie ganz gerne hinter Gittern sehen. Alle drei? Alle drei. Was hat der erste falsch gemacht? Es geht eigentlich, wenn Sie sehen, um was es definitiv geht, welche Sachen ausschlaggebend werden, es sind ja so viele Parameter ausschlaggebend in so einer Erfindung, ja. Wenn Sie sehen, um wie viel Geld es denn in Wirklichkeit geht, das war mir am Anfang war mir das gar nicht so bewusst, ja. Wenn Sie dann auf Größen kommen wie Scharping, wenn Sie dann Schröder und so weiter und so fort, natürlich ist denen daran gelegen. Ja, das ist doch der deutsche Export, hören Sie mal. Also das müssen Sie mal vorstellen, nicht? Also da riecht doch jeder Anwalt, riecht doch die Penunse, ja? Also jeder riecht das, ja? So, und die sind dann, wenn die verhandeln und die haben irgendwo einen Treff, ja, die gehören ja alle mit zum Spiel. Wir müssen das Spiel eben halt ändern. Dieses Spiel, es kann so nicht mehr weiter funktionieren, auf jeden Fall nicht mit dem Parameter Gerechtigkeit oder sonst irgendetwas, obwohl ich sage jetzt einfach mal Demokratien ja definitiv ja nichts anderes als Floskeln sind, das sind ja Erfindungen, ja, das gegeben. Demokratie hat es nie gegeben. Also das ist eine Illusion, Demokratie-Illusion, ja. Also die Rechtsanwälte hatten von der Sache nichts weiterhin hören oder sehen wollen? Rechtsanwälte haben auch Hintertüren. Man muss sich bei den Rechtsanwälten, wenn man denn definitiv mal einen Rechtsanwalt für sich in Anspruch nimmt, sollte man sich informieren, wo ist er und wie ist er organisiert? Ist er ein Freimaurer? Ist er bei den Rotariern? In welchen Clubs ist er? Wer ist der Veranstalter? Wofür begeistert er sich? Und wenn Sie denn definitiv was auf dem Herzen haben, Sie wollen etwas, ein Recht einklagen, dann beschäftigen Sie sich in der Regel nicht damit. Weil dann sind Sie mit Ihrem Sachverhalt dann definitiv schon voll überfordert, ja? So, und wenn Sie dann in Ihrer letzten Hilflosigkeit dann zu Ihrem Anwalt gehen, der dann definitiv dann auch Ihr Scharfrichter sein kann oder derjenige, der Sie dann eben halt ans Messer liefert, das merken Sie ja zunächst gar nicht, ja? Weil auch vor den Gerichten definitiv so etwas gar nicht ganz durchhängt. Ja, Sie sind dann mit einer Aufwandsentschädigung vielleicht von einem Arbeitsgericht zufrieden. Sie werden dann abgespeist. Das ist so ähnlich, ja, wie gib dem Affen Zucker oder es muss nicht unbedingt eine Bananenstaude sein, wenn denn eine Banane reicht, ne? Hatten Sie bei einem dieser Rechtsanwälte irgendeine Mitgliedschaft ermittelt? Ja. Ja. Rotarier, konspirative Marketing, im Marketing, also im Bereich, es gibt ja, also ich sage jetzt mal im Bereich Marketing, wenn ich jetzt, ich sage Ihnen mal ein Schlüsselwort AWD, ich sage Ihnen Maschmeyer. Das sagt, wenn es jemand hört, das sagt jedem was. Ja, und, war ein Rechtsanwalt in so einem Club? Ja, sicher, natürlich. Oder mehr als einer? Mehr als einer. Das sind einfach, die Leute treffen sich, das ist ja eine ganz, ganz bestimmte Schicht und die Leute, die wissen, wo der Honig ist. Ja. Die haben, das sind alles Honigbären. Ja. Sie sind unterwegs, wenn die abends essen gehen, die treffen sich, man spricht miteinander, man erörtert Sachfragen und dann haben sie es natürlich, das ist natürlich ein dicker Hund, so eine Zielscheibe, Sie müssen sich das vorstellen, das ist ein weltweit geschütztes Patent. Ja, das ist alleine, was in Deutschland Zielscheiben verbraucht wird, bei so vielen Schießplätzen, ne? Hammelburg und so weiter und so fort, mehr sage ich jetzt gar nicht. Was ist die Erfindung wert? Wissen Sie, eine Zielscheibe ist ein Gebrauchsgut. Ja? Ob Sie das jetzt an der mexikanischen Grenze von Lockheed Martin präsentiert kriegen oder ob Sie Set kaufen bei den Israelis oder sonst irgendetwas, weiß ich nicht. Also ich kann nur sagen, dass Umsatzschätzungen im Jahr von ungefähr 16 bis 18 Millionen Euro hat. Ja. Eine Scheibe kostet in der Regel so zwischen 40 bis 85. Das sind dann drei Zielfiguren. Schütze liegend, Schütze kniend und stehend. Ja, oder dann gibt es denn heutzutage gibt es dann eben halt 3D-Figuren, ja, die sind dann eben halt auf eine andere Art und Weise hergestellt. Ja, und die Zielscheiben für Nachtsichtung, die sind natürlich etwas anders, aufgrund dessen, dass dann eben durch die Werkstoffzugabe oder die Werkstoffkombinate eben halt da etwas höhere Kosten anfallen, die sind natürlich dann noch teurer. Also müssen Sie sich mal überlegen, wie viele Schützen werden von den Armeen ausgebildet weltweit, ne? In Holland, wenn Sie in der EU oder in Amerika und so weiter. Wer hat jetzt das Patent? Das konnte ich und habe es nicht jetzt definitiv mehr ausrecherchiert, weil ich mich also in den letzten 3 Jahren sehr, sehr stark eingesetzt habe in Amerika, hin zu Alex Jones, hin zu diesen Inhalten, weil diese Inhalte meines Erachtens ihren Anfang in Deutschland genommen haben. Und weil alles das ist also ergänzungstechnisch definitiv für mich, das sind Tatsacheninhalte. Ja? Also ich sage jetzt einfach die Darstellung von Alex Jones und 9/11 und so weiter und so fort. Alles das, da ist was dran, das ist eine Planung, das ist eine neue Weltordnung. Das ist alles das, woran Sie glauben, die Esoteriker glauben, eine neue Weltordnung, Rothschild-Geld und so weiter und so fort. Alles, was hier über uns gekommen ist, ist definitiv ein Marshallplan, ja. Das ist eine Agenda, Agenda 2010, Agenda 2011. In Asien gibt es eine Agenda 2020. Also wir ersticken weltweit in Agendas. Ja. Also in Agendas, die dann aber definitiv nur eins im Sinn haben, diejenigen mafiösen Konstrukte oder Tische zu erhalten, die denn definitiv dabei ist. Das haben sie in Japan, das haben sie in Asien, das haben sie überall auf der Welt. In jedem einzelnen Bereich haben sie solche Strukturen, ja. Und es ist sehr, sehr schwer, auch wenn man da kann man noch so ein großer Revolutionär sein, ja. Sie können laut rufen, ja, aber ihr Rufen wird definitiv dann eher nur schwer gehört, weil die Leute es nicht mehr nachvollziehen können. Größenordnung ist einfach fast unvorstellbar. Es war für mich, ich habe viele Jahre gebraucht, um das wirklich zu verstehen. Ja. Jetzt nochmal zurück zum Anfang. Die Erfindung wurde in einem dieser Landhäuser vorgetragen. Da wurden Personen eingeladen und ein Käufer hat Geld bekommen. Und Sie waren damit nicht einverstanden. So war es am Anfang gewesen. Nein, wir hatten jemanden, der eigentlich als Verkäufer ziemlich unbedarft war, für den Verkauf eingesetzt. Und da mir vorher vertraglich 49% der IFT GmbH mehr oder weniger zugesichert worden sind, weil er, der Auftraggeber, war finanziell ein bisschen klamm. Sie müssen sich das vorstellen, war finanziell ein bisschen klamm, weil er vorher zu wenig, also 9,5 Jahre zu wenig Geld vom Bund bekommen hat innerhalb der WTG. Das sind also Zuwendungen, im Grunde genommen haben die Leute 9,5 Jahre Urlaub gemacht. Ich habe dann den Werkstoff mehr oder weniger besorgt für die Zielscheibe. Da waren die natürlich völlig platt, weil die hatten, ich weiß nicht vorher, wie viel Werkstoffe durchgetestet. Und es war angemeldet. Wir sind dann 2 Tage, bevor es dann richtig zum Eklat kam, zu einem Patentanwalt in Hannover gegangen, gegenüber von dem ehemaligen Wohnsitz von Gerhard Schröder, dem Dr. Eichenbohm, ehemaliger Patentanwalt der Firma. Und da ist das definitiv fixiert worden, diese patentlichen Rechtsinhalte. So, und da war ich natürlich auf dem sicheren Weg. Und dann stellte sich eben halt der Colonel Wendeborn ein. Der ist, glaube ich, ehemalig jetzt, ich glaube, der wohnt noch, lebt auch noch. Der ist aus Soltau, war 40 Jahre Zeitsoldat und wie gesagt, hatte harsche Probleme, inhaltlich rüberzubringen, was denn definitiv dort erfindungstechnisch mit der Scheibe oder was die Veränderung an der Scheibe war. Natürlich kannte er sich mit der nächtlichen Zielerfassung natürlich aus, aber wie gesagt, wenn es um Werkstoffe gegeben hat, wenn es um Belastung gegangen ist, inhaltliche technische Darstellung des Produkts, war ich mit der Person nicht ganz einverstanden. Und das hat eben halt dazu geführt, dass aufgrund dessen, in mir gehörten 49% in dieser Firma. Das wurde dann definitiv mehr oder weniger auch zurückgezogen. Ja. Man hat sich dann sozusagen bei der ersten Verhandlung im Gericht Hoya, das war Richter Mühlmann, 2-minütige Verhandlung, dem das Gericht sich nicht zuständig mehr oder weniger erklärt. Und danach bekomme ich dann eine Rechnung über, wie viel waren es, glaube ich, eingängig 15.000 Euro. Damit hat man mich dann versucht, unter Druck zu setzen. Und dann fing dann alles an, in mir zu arbeiten. Irgendwo wollte man mich da irgendwie krank machen. Wenn Sie definitiv vorher nie, das war eigentlich ein Prädikat von mir, dass ich eben halt versucht habe, in meinem technischen Service, der sich inhaltlich quasi nur mit Computertechnik, mit Programm, mit Software, Anpassungen für bestimmte Firmen, für bestimmte Dienstleistungen beschäftigt hat, da haben sie genug zu tun. Ja. Also ich kann von mir sagen, dass ich aus dieser Ära vielleicht eine Kenntnis von 2.500 Programmen mitbringe. Und ich denke mal, das ist Substanz genug, das ist auch Wissen genug. Und wenn Sie denn so viel Wissen in diesen Bereichen entwickeln und sie benutzen dieses Wissen, dann haben Sie keine Augen für irgendwelche gerichtlichen Prozesse oder Anwälte oder solche Inhalte. Das ist auch in kriminelle Akte, sind Ihnen dann auch fremd. Und so war das bei mir eben halt. Das ist eben halt eine Blauäugigkeit, die sich dadurch einstellt, dass ich vorher niemals darauf angewiesen war, in irgendeiner Weise Gesetze zu brechen oder mich in irgendwelche Grauzonen zu begeben. Also es war ein ganz einfacher, klarer Service, der sich darauf stützt, Betriebssysteme zu kennen, ja, in- und auswendig, ja, der auch sich eventuell auch mal mit DLL-Ressourcen beschäftigt bei Windows oder vielleicht heutzutage ist ja, Leute fliehen ja alle auf den Macintosh im Moment, auf jeden Fall ist der RAM ziemlich groß. Und wenn man da eben halt wirklich substanzielle Erfahrungen sammeln muss, dann ist man dieser Sache am Tag mindestens 10 Stunden zugewandt. Das war mein Service. Haben Sie Adobe Flash? Aber natürlich, wie gesagt, Adobe, also frühere Makromedia-Produkte, da ist mir die gesamte Palette nicht nur bekannt, sondern ich kenne jedes einzelne Produkt natürlich genau. Ich habe da bei einigen Dateien ein Problem. Ich versuche ein Hintergrundbild einzufügen und schaffe das nicht. Ein Hintergrundbild? Vielleicht ist das für Sie ja ganz leicht. Ja, so versuchen Sie, Sie haben ja so viele Möglichkeiten. Also man sagt jetzt in dem Bereich immer, viele Wege führen nach Rom. Sie können das beispielsweise in Vektorgrafik umwandeln. Da können Sie beispielsweise, wenn Sie Bilder tracen, wenn Sie Makromedia oder ehemals jetzt heute Adobe-Applikationen einsetzen, können Sie da quasi Vektorexporte durchführen. Das legen Sie in den Hintergrund. Also Sie können mit so vielen Ebenen, wie Sie wollen, arbeiten. Definitiv. Ich habe das Programm nicht und ich kenne mich damit auch gar nicht aus. Aber vielleicht könnte ich Ihnen per E-Mail so eine Datei schicken, mit der ich so ein Problem habe. Vielleicht ist das für Sie ja eine Minute gemacht. Also ich sage jetzt mal, ich habe Ihre Internetseite gesehen. Ich fand sie sehr gut. Ich kenne ja die Internetseiten, ich sehe mir die Internetseiten in Deutschland an. Ich sehe mir Internetseiten in Amerika an. Sie haben eine handgemachte, eine wirklich sehr gut gestrickte Seite. Und alles das, was Sie heute vorfinden, das ist ja alles aus der Werkzeugkiste. Das sind Templates, da sind Generatoren wie Joomla oder sonst irgendwie, die da oder WordPress oder so oder Drupal oder was auch immer da zur Anwendung kommt. Typo 3. Oder Typo 3, genau. Das ist ja eben halt, das ist aber nicht das, was Sie machen. Sie machen eine handwerkliche Arbeit, so wie ich sie denn definitiv auch mache. Da sind vielleicht nicht so viele Funktionen drin. Da ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt eine Einflechtung oder eine Einbindung von einer Datenbank mit drin, ist aber auch dann definitiv gar nicht notwendig, denn wenn Sie denn, Sie haben alles dahingestellt, so habe ich eigentlich quasi auch präsentiert, so um 2000 herum, da waren Leute noch um mich herum, wie rechte und linke Hand von Jürgen Höller. Und mit den Leuten habe ich im Marketing rumgemacht, da hatten wir schon Internetvideo, aber ganz kleine natürlich nur, ne? So Größenordnung 240 mal 120 oder 320 mal 240 oder so kleine, so Daumenkinos, ja, 56K Modem, bis dann DSL kam oder beziehungsweise bis dann erstmal, wie heißt es denn schnell, ISDN kam, ja. Wo es dann ein bisschen anfing, ein bisschen schneller zu werden, ne? So oder SDSL oder so weiter und so fort. Das waren ja Techniken, die dann erstmal hierher geführt haben. Aber die Deutsche Telekom war natürlich mit diesen Techniken nicht maßgeblich beschäftigt. Also Ihre Seite und Ihr Verstand etwas darzustellen, muss ich ganz ehrlich, nehme ich schon ganz, ganz weit heraus aus dem. Das unterscheidet sich schon sehr von gewöhnlichen Seiten. Das ist schon sehr, sehr gut gemacht. Haben Sie eine E-Mail-Adresse, wo ich Sie anschreiben kann? Ja. Welche ist das? Helios. Ja. @snafu, S-N-A-F-U. Ja. .de. Das ist der Server aus Berlin der Freien Universität. Ein ganz, ganz alter Service-Provider, privat oder freier vielmehr. Mhm. Und Helios Projects ist eigentlich meine Urfirma. Die ist gegründet 1983, ist eher eine Kunstcomputergruppe gewesen. Wir haben also Musik gemacht, wir haben Videofilme gemacht und so weiter und so fort und haben dann so Happenings veranstaltet in Nordrhein-Westfalen, in Essen. Jetzt sagen Sie mir mal, wenn ich jetzt beabsichtigen würde, mit meinen Internetkenntnissen, die jetzt schon weiter sind als das, was Sie gesehen haben, ja. Geld verdienen wollte als Künstler, ja. Wen würde ich ansprechen müssen? Vielleicht können Sie mir einen Tipp geben. Da ich ja zurzeit auch finanziell ganz schlecht dran bin und noch ein Gewerbeverbot habe. Also Sie können mit dem, was Sie da tun, können Sie Geld verdienen, sofort. Das ist kein Problem. Für mich ist es, da ich die Kenntnisse jetzt noch nicht habe, schon ein Problem. Ich habe nämlich keine Kunden. Sie haben keine Kunden. Sie werden nicht lange auf Kunden warten, glauben Sie mir. Denn das ist doch, wissen Sie, jetzt ist plötzlich eine Situation, jetzt sage ich ganz einfach mal da, Sie haben Informationen gesammelt, ich sehe das, was Sie da können und das bewerte ich als gut, sehr gut, ja. So, und das ist eben halt eine multimediale Darstellungsform mit sehr, sehr gut gestalteten Inhalten und da können Sie quasi jede Firma anrufen, wenn Sie denn definitiv dann nicht in einen Sumpf geraten, in den ich selbst hineingekommen bin, ja. Sie können jede Firma anrufen, Sie rufen... Versuchen Sie sich mal zu orientieren auf dem Markt. Sehen Sie so viele, allein schon, ich sage jetzt mal vielleicht, um einfach nochmal Hausnummer zu sagen, alle Firmen, die in der Arzneimitteltechnik sind oder die bestimmte Arzneimittel herstellen, so Kräuter, Tabletten, Nahrungsergänzungen oder sonst irgendetwas, sind auf der Suche nach Leuten, die Medialinhalte darstellen können auf diesem Weg und dokumentieren können auf diesem Weg. Die sind gar nicht daran interessiert mit Joomla. Internetshop, natürlich Internetshop, aber Sie sehen ja Internetshop, das sagt den Leuten ja herzlich wenig. Deswegen laufen auch viele Internetshops nicht so, wie sie denn eigentlich gewünschterweise laufen sollten. Sondern ich sage jetzt ganz einfach mal, so wie Sie das da jetzt momentan darstellen, es kommt jetzt eben halt nur auf dem Video an, ist doch überhaupt gar kein Problem für Sie, mediale Inhalte darzustellen. Das habe ich doch gesehen. Das machen Sie doch ganz hervorragend. Welche Interviews haben Sie denn von dieser Webseite schon gehört? Um jetzt ganz ehrlich zu sein und jetzt nicht lügen zu müssen, gar keins. Sondern ich habe erstmal angespeichert, weil ich ja innerhalb einer Recherche, es ging also quasi heute, Geschichten, die in Deutschland ablaufen, also ich sage ganz einfach mal, der intellektuelle Widerstand, der sich damit auseinanderzusetzen hat, das mit den Fristen habe ich natürlich ernst gemeint. Ich möchte das gerne erreichen, dass die Fristen, dass da eine Veränderung stattfindet, ja, also die Fristenreinwaschung, da kann ich überhaupt nicht drauf, ja, weil, wie gesagt, wenn Sie dafür mit Ihrer Gesundheit bezahlen, auf diese Art und Weise, wie ich es getan habe, ich habe das glücklicherweise überlebt. Aber wenn Sie mit Ihrer Gesundheit bezahlen und Sie tragen diesen Schaden davon, Ihr Leben ändert sich plötzlich. Und ich bin wirklich zufrieden, dass ich heute noch gerade ausgehen kann und Luft bekomme. Mhm. Ja, und ich sage Ihnen was, ich vertraue Ihnen das einfach mal an. Es kann durchaus dazu kommen, dass Sie mal 3 Jahre nicht draußen sind. Oder den Kontakt zur Straße meiden, weil ich habe natürlich Anrufe gekriegt, auch aus ganz anderen Regionen. Ja. Hat man Sie bedroht? Mich hat man bedroht aus Israel. Ich sage jetzt mal, da müssten Sie einen Zollstock nehmen für die Telefonnummer. Da hat man Waffen durchgeladen und hat gesagt, Herr Wurch, nicht mehr lange. Ja? Man hat Sie angerufen und Sie hörten, wie man dort eine Waffe durchgeladen hat. Ja. Und was sagte die Person? Nicht mehr Schluss, lange. Schluss, Wurch. Nochmal. Schluss, Wurch. Schlussburg. Schluss, Wurch. Mein Name ist ja Hajo Wurch. Ach so. Dann sagte er, schrie er rein, Schluss, Wurch. Ne? So, ja, keine Ahnung, ja. Wir haben in Amerika, haben wir es zu tun mit White oder mit den Orion, mit den arischen Netzwerken. So, und ich habe irgendwie, wissen Sie, wir müssen, wenn man definitiv zu einer Kultur kommen möchte, die ja heute gar nicht existiert, muss man dem Bürger die Möglichkeit lassen, sich zu finden. Das heißt, er muss ein Bewusstsein erlangen. Wenn er dieses Bewusstsein erlangt hat, im üblichen Sinne gesehen, oder bei Leuten, die definitiv ihren Lauf haben im Leben, ist das gar nicht so einfach, sich da bewusst zu akklimatisieren. Weil sie ja viel zu sehr in bestimmte Strömungen, auch vielleicht berufliche Strömungen, politische Strömungen oder was auch immer, sind sie ja viel zu stark eingebunden. Wenn sie wirklich für sich selber, man hat ja früher in den 70er Jahren immer die Selbstfindung, das war immer sehr, sehr wichtig. Natürlich ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man sagt, okay, ich kultiviere auch mich von innen, geistig, und finde dann dieses Bewusstsein. So, und mit diesem Bewusstsein kann ich etwas tun, ich kann eine Anschauung generieren in mir selbst. Und dann fallen mir solche Sachen natürlich auf. Dann bin ich nicht in einer Jagd beteiligt, dann filter ich vorher. Oder ich bin nicht daran beteiligt, den jetzt an die Wand zu drücken, weil der unserer Gruppe geschadet hat, so wie bei den Freimaurern. Wenn Sie in einer Freimaurergruppe orientiert sind, ja, es gibt keinen Freimaurer, pisst den anderen Freimaurer oder schwärzt den anderen Freimaurer an. Dann sind Sie erledigt. Dann werden Sie keinen Job mehr bekommen. Irgendwo wird dann angerufen, selbst wenn Sie nur einen Arbeitsvertrag haben. Da klingelt da bei Ihrem Auftraggeber, bei Ihrem Arbeitgeber klingelt das Telefon. Und dann sagen Sie, hey, Sie haben da den falschen Mann drin. Und dann laufen Sie gegen eine Wand. Am Ende laufen Sie rum wie ein orientierungsloser Wahnsinniger. Wie viele Anrufe haben Sie denn bekommen? Über die Jahre habe ich eine Menge Anrufe bekommen. Also das ist schon unzählbar. Aber fragen Sie mich doch ganz einfach mal danach, wer mich als internettechnisch überwacht. Damit habe ich den ganzen Tag zu tun. Sie brauchen nur die richtige geeignete Seite bei YouTube zu haben. Mein Name ist Hajo Wurch, Weitrohalb. Ich habe ungefähr 40 Kanäle im Netz. Ja. Ich habe 2 Jahre Fernsehen gemacht, Stadtsender. Ja, da habe ich schon mitbekommen, wie die Bürgerspielwiese ausgesehen hat. Träger in Essen, damals war ja die CDU in Essen, in Nordrhein-Westfalen. Und sich das mal an. Ja. Bürger machen TV. Ja. So, offene Kanäle. Bitte? Offene Kanäle. Richtig. OK 43. 2 Jahre. So. dann setzt sich jemand da hin, so ein Apparatschik von der CDU, und dann sagt er Ihnen, Herr Wohl, alles das, was Sie da vorhaben, wenn Sie jetzt hier für den Metzger an der Ecke, da sage ich ja, wieso denn? Wir können doch Werbung machen für den Metzger an der Ecke. Das würde doch hier erstmal unser Viertel wiederbeleben. Das würde doch hier den Umsatz steigern. Das wäre doch was. Das wäre doch mal kultiviert. So, das haben die natürlich auch die ganzen Jahre versucht. Selbst Microsoft hat das versucht. Und keiner hat es gemacht. Und bis heute ist es nicht umgesetzt. Ja, dass der Metzger, der an der Ecke ein vernünftiges Fleisch anbietet oder ein Biofleisch, ich meine, sofern das überhaupt eine Hausnummer sein kann heutzutage noch, ja, wo alles eben halt verdreht und verkurbelt ist. Ja, ich wollte nun vorhin noch wissen, was für Drohanrufe Sie denn alles bekommen haben. Sie hatten eben eingeschildert. Über die Jahre bekommen Sie Drohanrufe, wenn Sie denn definitiv einen Skype haben oder wenn Sie definitiv ortbar sind mit einem bestimmten Synonym oder Sie haben einen speziellen Künstlernamen, den Sie haben, bekommen Sie quasi aus jeder Ecke was. Wenn die Leute wissen, was Sie gemacht haben, dann bekommen Sie natürlich die richtigen Anrufe. Und das kann auch dann durchaus möglich sein, dass Sie mal aus Israel einen Anruf bekommen. Oder dass Ihnen ein Zionist vielleicht ein Jobangebot macht, ja? Ja, sondern orientieren sich mit dem Jobangebot. Also mein letztes Jobangebot ist ungefähr, wie lange ist es jetzt her, Birgit? Ein Monat, ne? Ja. UN-Projekte, ne? Große Beamer-Shows in Wien, altes Schlachthaus, ne? Hätte ich wieder Geld verdient. Kein Interesse, absolut kein Interesse. Ich habe keine Lust mehr, in irgendeine Schlachthausszene zu geraten wie diese. Und ich sag ja, wenn Sie haben genug Kenntnisse, Sie haben eine sehr, sehr schöne Internetseite gemacht. Sie stellen Ihre Sachen da rein und es ist sehr, sehr gut gemacht. Und da gibt es natürlich genug Interesse. Ja, müssen Sie eben halt nur die Spitzenseite rausnehmen. Es gibt Kunden, die sind völlig unproblematisch. Die wissen so etwas zu schätzen. Die wissen eine Dienstleistung zu schätzen. Was wäre so eine Webseite wert, wenn ich die in der Weise verkaufe? Anbiete. Bei Webseiten ist es immer wichtig, was müssen Sie recherchieren für Ihren Kunden. Bei mir war es so, dass mir der Kunde mit dem, was er hatte, entwicklungstechnisch quasi nichts anderes hingestellt hat auf den Tisch wie ein Schuhkarton, weil er definitiv ja gar nicht so bewandert war mit der Form, ja, mit der multimedialen Form, wie der Ausdruck zustande kommt. Zum Beispiel die Firma Sonnum Kielbeck, da war ich persönlich geschockt. Dass eine solche Firma mit so einem Umsatz in Niedersachsen so wenig von Merchandising versteht, so wenig von Vertriebskonzepten, das haben die wahrscheinlich dann auch nicht nötig. Das läuft bei denen einfach mal nebenbei mit, vielleicht auch nur deswegen, weil man irgendwo was aufbauen will wie Werbekosten. So, und ich sage ganz einfach mal, wenn Sie für so etwas tätig sind, es kommt darauf an, wenn Sie ein Jahresprojekt bekommen von einem Auftraggeber, so wie es bei mir gewesen ist, dass Sie innerhalb eines Jahres eine volle Dokumentation machen über bestimmte Präparate, über die Herstellung, wenn Sie filmen, dokumentieren, dann können das 200.000 Euro, 250.000 Euro sein. Sie brauchen nur den richtigen Ansprechpartner. Ja, ich empfehle Ihnen, ein Interview zu hören, heute oder morgen, wenn Sie mal Zeit haben. Das hat die Nummer 29. Ja. Das ist etwas, was ich neu gemacht habe. Ich habe die Webseite auch heute etwa 3 Minuten vor Ihrem Anruf erneuert. Ja. Und da steht eine Beschreibung drin. Ja. Interview Skandalfall Nummer 29. Okay. Sie haben sicherlich Lautsprecher am Computer. Aber sicher. Und Kopfhörer? Natürlich. Nehmen Sie Kopfhörer, das ist besser, als alles in Stereo gemacht. Ich habe jetzt an dem Rechner, den ich fürs Internet benutze, habe ich alle Anlagemöglichkeiten, die Sie sich vorstellen können. Da habe ich Kopfhörer dran, da habe ich alles. Ihre Akustik ist auch sehr, sehr gut. Ich hatte ja ganz kurz mal aufgeschaltet, war ja auch gar nicht anders möglich. So, und dann habe ich einfach mal erstmal nur überflogen. Ich habe erstmal substanziell mittelbar ausgemacht, was ist da drin. Gestaltung hat mich angesprochen und so weiter und so fort. Und gefiel mir gut und ich wollte einfach mal wissen, was mit Ihnen passiert ist, weil es kann ja immer mal was sein, dass Sie da irgendwo, da haben Sie einen guten Mann, der macht da was ins Netz hinein. Und dann ist er irgendwo vielleicht zurückgedrängt, verscheucht. Ist alles passiert. Ist alles schon passiert. Ich habe einen anderen Kollegen, der hat hier in Deutschland versucht, aus seiner Familiengeschichte etwas, da ist auch Richter mit drin, auch Korruption mit drin und so weiter und so fort, ging es um spezifische Fälle. Also der war nicht mehr er selbst. Auch seine Internetseite, der hatte gar keinen Bezug mehr dazu. Der hat gesagt, oh Mensch, die muss ich mal wieder rausnehmen. Der war völlig sprachlos gemacht. kann alles passieren. Mhm. Ja gut, ich muss jetzt noch einige andere Personen antelefonieren, die noch warten. Ja, Ihr Name ist Pohl, ne? Pohlmann. Herr Pohlmann. Ist unten auf der Webseite drauf. Ja, okay, Herr Pohlmann, nein, aber herzlichen Dank, dass Sie so bereitwillig waren, da eben halt auch mal ein Ohr reinzuhalten. Ja gut, wir werden uns wahrscheinlich nochmal kurz schließen irgendwie. Ich gucke mir das gerne an, was Sie da machen. Da ist unten alles drauf, von Handy bis E-Mail und Fax und so weiter. Gut. Alles auf der Seite drauf. Dann empfehle ich Ihnen eine zweite Seite, die heißt endzeiter.de. Ja. Das sind Filme. Okay. Und ein YouTube-Kanal, der heißt Bundeskommissar. Ja, dann sind ja Helios Marbussell, dann sind wir ja quasi auch schon Freunde. Also ich bin, wie gesagt, der Weitro-Hype. Ich bin also nicht nur einmal, sondern 100-mal von YouTube gesperrt worden. YouTube wird ja auch ganz, ganz eigenartige. Ja, bei mir sind auch Channel gelöscht worden, als die CDU vor fast einem Jahr die Wahl gewonnen hatte. Mich hat die Familie Müntefering angezeigt. Also der Müntefering war eben halt oft hier. Der war hier in Niedersachsen, hier in Nienburg-Weser. Der war also oft im Hotel hier zur Krone und hat da seine Vorträge gehalten. Also wenn Sie den gesehen hätten, also wenn Sie sich den 3 Minuten angucken, der kam rein wie eine Echse. Ja? Also der hat den Kopf so schnell bewegt, dass ich gesagt habe, Moment mal, dass der jetzt noch nicht die Augen verdreht. Der kam rein wie ein Chamäleon, nicht? Sind aber Leute gewesen, die solche Mittel verteilen. Da, wo die saßen die vor der Tür und da haben die abends ein Bierchen zusammen getrunken und da gingen dann die Taschen und die Säcke auf. Ja, so, und das hat alles dazu geführt. Wenn man sich überlegt, wie viel Geld es jetzt war und wie viel Geld es jetzt ist, ja mein Gott, wer hat denn da in den letzten 10 Jahren überhaupt schwarze Zahlen geschrieben? Das ist doch alles reine Illusion. Aber das wissen Sie ja sowieso, wenn Sie denn sowieso so am Ball sind, ne? Oder? Vielleicht. Ich weiß viele andere Dinge. Ja. Und bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiederhören. Herr Pohlmann, bis dahin. Tschüss.